Bitteschön. Okay, dann ja. Guten Tag, Aka ist mein Name. Guten Tag, Herr Doktor. Ich bin momentan der diensthabende Arzt. Ich bin für Sie da. Kurz zum Ablauf. Zuerst werde ich Ihre persönlichen Daten nachfragen, dann Ihre Beschwerden, dann einige Informationen über Ihre Familie. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich, Doktor. Ich bin extra jetzt hierher gekommen, damit Sie mich sehen. Man hat mir gesagt, Sie sind ein sehr guter Arzt. Ja, danke. Also, wie heißen Sie? Mein Name ist Frank Schaffhausen. Können Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, natürlich. Schaffhausen, das ist Sieg, also SCH, Anton, zweimal F, wie Friedrich, und dann Hans, August, Udo, Siegfried im Nordpol, Hausen, Schaffhausen. Schaffhausen, ja. Also, wie alt sind Sie, Herr Schaffhausen? Ja, ich bin 42 Jahre alt. Und wann genau sind Sie geboren? Ich bin geboren am 1. August 1980. Und wie groß sind Sie? Ich bin ungefähr 1,74 Meter. Wie viel wiegen Sie? So ungefähr 90 Kilo. Ja, okay, Herr Schaffhausen, danke für die Informationen. Also, was kann ich für Sie tun? Was für Beschwerden haben Sie? Also, Herr Doktor, ich habe schon seit ungefähr 6 Wochen zunehmende Luftnot. Ich hatte vor 6 Wochen Corona-Infektion gehabt. Und seit 3 Wochen wird diese Luftnot immer schlimmer. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass hier auf der linken Seite der Brust, dass es da sehr eng wird. Und ich habe Beklemmungsgefühle. Also, ist diese Schmerzen atemabhängig? Nein, also das ist sehr unterschiedlich. Das kommt immer wieder. Dann habe ich wieder 1-2 Tage Ruhe. Aber jetzt habe ich das zuletzt auch in der Nacht bekommen. Ich kann plötzlich ganz schlecht atmen. Ich habe so einen Druck auf der Brust. Und wenn ich versuche einzuatmen, dann ist es sehr schwierig. Also sind diese Schmerzen immer da oder manchmal weg? Aber in letzter Zeit ist es eigentlich fast immer da. Okay. Insbesondere, wenn ich mich anstrenge oder wenn ich laufe oder wenn ich versuche zu arbeiten, dann wird es schlimmer. Okay, ja. Also wie ich verstanden habe, körperliche Belastung verschlechtert Ihre Beschwerden, oder? Ja, das wird dann schlimmer, ja, das stimmt. Und gibt es etwas, das Ihre Beschwerden lindert? Also bisher leider nicht. Ich habe auch schon verschiedene Schmerzmedikamente probiert. Aber es ist nicht besser geworden. Also ich bekomme immer mehr Angst, dass ich vielleicht ein Herzproblem bekomme. Ich habe die akustisch nicht verstanden. Vielleicht ich habe Angst, dass das mein Herz ist. Ja, ich verstehe, Herr Schaffhausen. Also, ja, okay. Können Sie oder haben Sie Schwellungen in Ihrem Körper bemerkt, zum Beispiel Sprunggelenk oder an den Beinen besonders? Ach so, an den Beinen, nein. Da habe ich keine Schwellungen, nein. Können Sie flach liegen oder brauchen Sie viele Kissen? Es geht schon, also ich kann flach liegen, aber Ich merke, dass das nicht lange geht. Ich muss mich immer wieder aufrecht sitzen, damit ich etwas besser Luft bekomme. Wenn ich mich auf den Rücken lege, dann nach einigen Minuten wird das mit der Luft etwas schlimmer. Und auch mit den Schmerzen auf der Brust. Und vielleicht brauchen Sie auch Kissen? Fühlen Sie sich so besser? Habe ich hier noch nicht probiert, aber Ich sitze dann auf dem Stuhl oder auf dem Sofa. Okay, waren Sie in diesem Zeitraum bei einem anderen Arzt, wegen diesen Beschwerden, meine ich? Ja, ich war bei meinem Hausarzt, aber ich habe das Gefühl, er hat es nicht ernst genommen. Er dachte, das kommt vielleicht von Corona, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist schon so lange jetzt her. Und ich habe mich etwas belesen. Ja. Und da stand auch drin, dass man nach Corona auch Herzbeschwerden haben kann und oder eine Herzmuskelentzündung. Und ich habe jetzt Angst. Ja, Herr Schaffhausen, ich verstehe Sie gut, aber zuerst sollen wir herausfinden, was das ist. Deswegen bin ich ja zu Ihnen gekommen. Man hat mir gesagt, ja. Sie sind ein sehr guter Arzt. Es ist gut, dass Sie gekommen sind. Ja, genau, Sie haben recht. Und haben Sie noch andere Beschwerden? Haben Sie noch etwas Ungewöhnliches bemerkt in diesem Zeitraum? An sich jetzt nicht, aber in den letzten Tagen ist auch mein Schlaf etwas schlecht. Also ich werde immer wieder wach in der Nacht und merke, dass ich auch etwas Schmerzen im Rücken habe und manchmal auch auf der linken Schulterseite. Das geht dann wieder weg. Aber ich war vor 5 Jahren bei einem Herzspezialisten. Der hatte mir damals gesagt, ich habe einen Herzklappenfehler. Und das macht mir jetzt auch Angst, ob das vielleicht auch ein Problem ist oder ob das schlimmer geworden ist. Und erinnern Sie sich genau, wie nennt dieses Problem, wie heißt dieses Problem? Was für ein... Ach so, Sie meinen, welche Klappe? Er meinte, das ist die, lassen Sie mich überlegen, ich glaube, das war die Mitralklappe. Gibt es sowas? Ja, ja, genau. Eine Mitralklappe, und er meinte, diese Mitralklappe ist nicht, schließt nicht ganz dicht. Und und ich habe jetzt Angst, ob das vielleicht ein Problem ist. Okay, ich verstehe. Also sind Sie zu Ihren Kontrollterminen für dieses Problem? Nein, danach war ich nicht mehr. Aber ich hatte auch, bis vor 6 Wochen habe ich auch keine Probleme mehr gehabt. Ja, verstehe. Deswegen bin ich auch nicht zum Arzt. Also, okay, ja. Herr Schaffhausen, müssen Sie nachts Wasser lassen? Nein. Okay, ja. Haben Sie Fieber? Als ich die Infektion hatte vor 6 Wochen, da habe ich Fieber gehabt für einige Tage, aber danach eigentlich nicht mehr, nein. Also Nachtschweiß, Schweißausbrüche oder? Nein, habe ich nicht. Nein. Wie ist der Appetit? Der ist eigentlich ganz gut. Also ich habe Hunger, ich esse auch gerne. Da habe ich kein Problem bisher. Haben Sie in letzter Zeit ab- oder zugenommen? Nein, also mein Gewicht ist immer stabil. Ja. Okay. Haben Sie irgendwelche Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Nein, bisher hat es immer ganz gut funktioniert. Ja. Da habe ich glücklicherweise keine Probleme. Okay. Schaffhausen, sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich habe auch eine Boosterung schon. Das war im November. Im November habe ich meine dritte Impfung bekommen. Und auch die anderen Impfungen hat mein Hausarzt gesagt, die sind vollständig. Okay. Okay. Also auch gegen Kinderkrankheiten sind die schon geimpft? Also, ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, aber mein Hausarzt hat dir vom halben Jahr die Impfungen im Impfausweis angeguckt und er meinte, ich bin vollständig geimpft. Also ja. Ich denke, dass auch die Kinderkrankheiten damit auch gemeint sind. Ja, das ist gut. Also, ja. Ja, Herr Schaffhausen, leiden Sie an Vorerkrankungen? Ja, ich hatte mal vor 6 Jahren mal eine Gastritis mal gehabt. Und ich musste da auch für eine Woche so Antibiotika nehmen. Und seitdem habe ich immer wieder mal so ein bisschen Magenschmerzen, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Gibt es noch etwas? Andere Erkrankungen, meinen Sie? Ja. Nein, nein. Ansonsten habe ich keine Probleme. Okay. Welche Medikamente nehmen Sie gelegentlich oder regelmäßig ein? Also regelmäßig habe ich keine Medikamente. Ich nehme ab und zu mal was für den Magen. Das ist das Reni. Das ist so eine Kautablette. Das hilft mir immer wieder. Und ja, ansonsten, wenn ich mal Schmerzen habe, so wie jetzt, nehme ich Ibuprofen. Ja. Und welche Dosierung? Welche Dosis? Och, je nachdem. Ich glaube, das sind 400. Gibt es 400 Milligramm? Ja. Dann, ich glaube, dann sind es die 400 Milligramm. Das bekomme ich ja auch immer ohne Rezept aus der Apotheke. Ja. Und Sie haben schon erwähnt, dass Sie gegen diese Schmerztablette eingenommen. Wann haben Sie zuletzt mal Ibuprofen? Also vor 3 Tagen habe ich das mal eingenommen. Ah, okay. Also 2 Stück. Das hat nichts gebracht und deswegen habe ich es auch wieder aufgehört. Ja, okay. Okay, sind Sie schon mal operiert worden? Ja, ich glaube, als Kind hat man mir meinen Blinddarm operiert. Okay. Ist das alles? Ja, das reicht doch, oder? Ja, ja. okay. Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien bekannt? Bisher noch nicht, nein. Rauchen Sie, Herr Schaffhausen? Nein, nein, rauchen tue ich nicht. Trinken Sie Alkohol? Ab und zu mal, ja, aber eigentlich sehr selten. Wie häufig ungefähr? Pro Woche, pro Monat oder? Nein, also vielleicht einmal im Monat. Okay. Und ja, bitte nehmen Sie nicht übel die folgende Frage. Das ist nur eine Routine. Das ist nur Routine. Ja, nehmen Sie irgendwelche Drogen oder haben Sie schon probiert? Also wenn Sie mich so direkt fragen, dann muss ich ehrlicherweise sagen, ja. Ich war vor 10 Jahren wegen Drogenbesitz auch für eine kurze Zeit im Gefängnis, für 2-3 Monate. Da hatte ich mal kurzfristig Drogen genommen, aber seitdem eigentlich nicht mehr. Und welche Drogen genau? Ja, das war so ein bisschen Gras, also Marihuana. Und ich hatte da auch ein bisschen Schwierigkeiten, habe dann Ecstasy genommen. Und ja, so harte Drogen habe ich eigentlich nicht probiert. Ja. Ja, okay. Also das war zuletzt mal vor 10 Jahren, aber ja? Oder? Ja, ja, das war. Okay. Das ist, liegt schon lange zurück, ja. Ja, wie ist Ihr Familienstand? Ich wohne allein. Also ich bin solo und bin alleine. Okay. Ich glaube, oder haben Sie Kinder? Nein. Nein, nein, nein. Okay, okay. Was machen Sie beruflich? Ich? Ja. Ich bin Ingenieur für Flugzeugtechnik. Okay, ja. Treiben Sie Sport? Ja, also ich versuche regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, so einmal die Woche. Ich mache ein bisschen ja, Gerätetraining und Muskelaufbau. Aber zum Beispiel in diesen letzten Wochen haben Sie, können Sie gehen zum Fitness? Nein, das stimmt. Da hatte ich starke Schmerzen, deswegen habe ich das mal gelassen. Da konnte ich nicht gehen. Das stimmt ja. Okay, ja, das habe ich auch so vermutet. Also, ja, Herr Schaffhausen, gibt es wichtige Krankheiten in Ihrer nahen Verwandtschaft? Ich meine hier Ihre Eltern, Ihre Geschwister, Bluthochdruck. Ja, leider. Also mein Vater hat vor 5 Jahren die Diagnose von einem Prostatakrebs bekommen. Er musste operiert werden und seitdem hat er keinen Krebs mehr, aber ja, er hat halt Probleme mit dem Wasserlassen. Ne? Und meine Mutter, die hat einen Gefäßverschluss. Sie musste an der Bauchschlagader operiert werden. Die haben, glaube ich, einen Stent eingesetzt. Ich weiß es nicht genau. Und sie muss jetzt einige Tabletten nehmen, aber es geht ihr seit der Operation ganz gut. Okay, ja. Ich habe meine Notizen gemacht. Ja, Herr Also, Doktor, was glauben Sie, was ich habe? Jetzt haben Sie mich die ganze Zeit gefragt, aber ich bin ja extra zu Ihnen gekommen, dass Sie mir helfen. Was wollen Sie jetzt tun und was wollen Sie untersuchen? Was meinen Sie, was es ist? Ist es was Schlimmes? Ich habe ein ja. bisschen Angst. Wissen Sie, Herr Schaffhausen, ja, unsere Untersuchungen sind noch nicht zu Ende. Wir brauchen noch ein paar Untersuchungen. Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen, dann werde ich Blut abnehmen. Dann bei Bedarf werde ich mit meinen Kollegen sprechen. Aber ja, nach bisherigen Angaben Schauen Sie auch mein Herz nochmal an. Also ich bin ja extra deswegen gekommen. Entschuldigung? Schauen Sie auch mein Herz an. Ja, natürlich, bei der körperlichen Untersuchung. Ah, Nur ja. eine körperliche Untersuchung oder? Weil ich weiß nicht, ich habe so Nein, Angst, Herr nein. Doktor. Ja, natürlich. Zuerst sollte ich eine EKG durchführen, vielleicht am Anfang, ja. Ah, okay. Genau. Also, Machen ja. Sie auch einen Ultraschall, Herr Doktor? Ich bin ja extra zu Ihnen gekommen. Sie sind ein guter Arzt, Herr Doktor. Machen Sie auch einen Ultraschall vom Herz, Herr Doktor. Ja, Sie haben schon erwähnt, besonders dieses Klappenproblem, das sollen wir engmaschig überprüfen. Besonders. Ja, ich wäre Ihnen sehr dankbar, Herr Doktor. Wissen Sie, ich Ja. habe Angst, Herr Doktor. Ich möchte nicht sterben, Herr Doktor. Ja, Herr Schaffhausen, es ist gut, dass Sie gekommen sind und bitte machen Sie sich keine großen Sorgen. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Sie sind in guten Händen. Und Vielen Dank, vielen Dank. Sie haben einen sehr guten Ruf, Herr Doktor. Ich bin extra zu Ihnen gekommen, Herr Doktor. ja. Bitte, bitte schauen Sie nach, Herr Doktor. Ich habe echt große Angst, Herr Doktor. Ja, natürlich, wir werden alles machen, was nötig ist. Natürlich. Und Wissen Sie, ja, ich. ich möchte nicht sterben, Herr Doktor. Ich bin noch sehr jung, Herr Doktor. Ja, aber bitte, Herr Schaffhausen, wie kommen Sie darauf? Ja, Herr Doktor, wissen Sie, ja, ich habe Angst. Das sind die Schmerzen, die werden immer schlimmer. Und Ja, natürlich. mein Opa hatte mal Herzinfarkt und wissen Sie, da heißt es ja, da kommt es in der Familie sehr stark vor. Und ich habe Angst, dass es ein Herzproblem ist. Und jetzt hatte ich Corona und ja, und mein Herzklappe, ich weiß nicht. Das macht mir alles Angst, Herr Doktor. Ja, Sie haben recht, darüber nachzudenken, natürlich. Schauen Sie nach meinem Herz, Herr Doktor. Machen Sie einen Ultraschall, Herr Doktor. Ja, natürlich. Alle wichtigen Untersuchungen werden wir durchführen, natürlich. Oh, vielen Dank, Herr Doktor. Wann wollen Sie das machen, Herr Doktor? Machen Sie das gleich, oder? Ja, genau. Aber Sie sollen hier im Krankenhaus bleiben, zumindest einige Stunden, vielleicht auch in der Nacht. Ist das in Ordnung für Sie? Muss ich wirklich bleiben, Herr Doktor? Oh, ich habe Angst vor dem Krankenhaus, Herr Doktor. Jetzt in der Corona-Zeit. Ach bitte, schauen Sie schnell, dass ich nicht bleiben muss. Ja, nach den Untersuchungen werden wir das wieder beurteilen, aber momentan sollen sich unbedingt hier im Krankenhaus bleiben für die ersten Untersuchungen. Haben Sie jemanden, der Ihnen helfen kann, zum Beispiel Ihre Sachen hier mitbringen, oder? Ja, meine Nachbarin ist eine ganz nette Frau. Ich kann sie anrufen, ja. Also, okay, aber ich möchte nicht im Krankenhaus bleiben, Herr Doktor. Muss es wirklich sein? Muss ich im Krankenhaus bleiben, Herr Doktor? Diese Entscheidung werden wir laut den Ergebnissen treffen. Werden Sie die Entscheidung treffen? Ich bin ja extra zu Ihnen gekommen, Herr Doktor. Sie werden entscheiden, ja? Sie werden die Entscheidung treffen. Ja. Ich will nicht woanders hin, Herr Doktor. Ich will bei Ihnen bleiben. Ich bin extra zu Ihnen gekommen, Herr Doktor. Ich möchte keinen anderen Arzt. Ich möchte zu Ihnen kommen, Herr Doktor. Ich bin jetzt bei Ihnen. Bitte untersuchen Sie mich, Herr Doktor. Ich möchte nicht woanders hin. Ja, ich bin für Sie ständig. Ich schicke Ihnen nicht zu einem anderen Arzt, ja? Ah, vielen Dank, Herr Doktor. Vielen Dank. Ich kümmere mich darum, ja, natürlich. Danke, Herr Doktor. Vielen Dank. Sie sind ein guter Mensch. Sie sind ein sehr netter Arzt, Herr Doktor. Bei Bedarf werde ich auch mit meinem Kollegen sprechen für Sie. Okay. Okay, vielen Dank, Herr Doktor. Ich warte jetzt, ja? Sie wollen mich untersuchen? Ja, natürlich. Bitte nehmen Sie Platz auf den Untersuchungstisch. Ja? Danke, Herr Doktor. Ja. Ömer abi burada ne cevap verilecek? Bir şey yapsanız çok güzel burası. Yani lütfen şey yapar mısınız bize bir şey olarak da çok güzel yani. Çünkü ben bu reaksiyondan kaldım abi geçen imtihanda. Hasta aynen sizin yaptığınız gibi yaptı. Çok seviyorum abi. Abi burada böyle durumlarda kesin yani kısa kesin öz yönlendirmeler. Yani askerdeki gibi. İşte nedir? Herr Schaffhausen. Ich werde Sie sofort untersuchen. Nehmen Sie bitte Platz. Ich komme und nehme Ihnen Blut ab. Und danach machen wir einen Ultraschall. Bitte nehmen Sie Platz. Ich komme sofort. Ich sage jetzt der Krankenschwester oder der Arzthelferin, sie soll Ihnen jetzt Blut abnehmen und dann machen wir ein EKG. Und anschließend werden wir einen Ultraschall vom Herzen machen. Und danach sehen wir weiter. Gerne. Neler yapılacağını kısa öz ve net böyle yönlendirmeli olabilir yani. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir schauen uns das alles gleich an. Denilebilir yani. Abi peki şey için ne dememiz lazım? Hastanede kalmak istemiyorum diye ısrar ediyor hasta. Yani evet. Bu ciddi bir durum diye onu anlatmamız gerekiyor. Şöyle olabilir. Ja, wir werden natürlich erstmal schauen. Und je nachdem, wie die Ergebnisse sind, sonuçlara göre, werden wir dann nochmal sprechen. Vielleicht müssen Sie nicht im Krankenhaus bleiben. Yani gerçekten hastane kalmanız belki gerekmiyor ama biraz ertelemek yani. Sonuçlara bakalım. Onları görelim. Ondan sonra. Abi kaç dakika kalacağım diye sordu hasta ısrarla. Kaç dakika dedi bana. Ha, kaç dakika diyeceksiniz. Okay, ich weiß es nicht, aber ich denke, so eine halbe Stunde dauert es. Denilebilir. Yani eine Stunde wird es vielleicht dauern, bis ich die Ergebnisse bekomme. Denilebilir yani. Wir machen jetzt Blutuntersuchung. Dann dauert es ungefähr eine Stunde, bis ich die Ergebnisse habe. Sie werden hier überwacht. Es ist immer eine Krankenschwester da. Ich bin auch da. Sie können sich jederzeit melden, wenn Sie Schmerzen haben. Mesela denilebilir yani. Yani ama bence bu böyle kalmak için bir şey olmaması gereken. Tabii o situasyona göre Yani siz zaten doktor olarak biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Hastanın ortamına göre, rahatsızlığına göre. Tabii Almancamız iyi değil, o yüzden kaldık da bunlar numara yapıyor. Yani yani biz kendi kendimizi kandırıyoruz da buna da reaksiyon cevap veremedim ama genelini bilmediğim için kaldım yani. Evet. Yani tabii hastanın durumuna göre, yani hastanın agresifliğine göre, anlayışına göre, kapasitesine göre, yalnız mı geldi, birisi mi var yanında? Tabii bunlar malum artık sizin yönlendirmeniz. Çok önemli. Aynen sizin yaptığınız gibi yapıyorlar abi. Öyle hiç masum bir şey yok. Üst üste bir yerde bir açık bulduğu zaman hemen oradan yükleniyor. Şimdi Muhammed'e çok güzel yüklendiniz yani. Evet, biraz böyle zorladım. Hemen konseptten çıktı. Ama orada bence şey yapması lazım. Hemen bir kat. Evet, haklısınız. Bir nevi biz şimdi şunu yapacağız. Ondan sonra ikinci adım, üçüncü adım böyle biraz böyle o an için sakinleştirilebilir yani. Mesela hasta agresif olursa, doktora saldırırsa, mesela öyle durumlar bilmiyorum, simülasyonda oluyor mu? Hemen yardım çağırma olabilir, hemşireyi çağırma olabilir. Ondan sonra yani orada o şekilde de davranabilir ama o tarz şeyler pek olmaz, olmuyor da. Ya bu vakada mesela çok huzursuz bir şekilde devam ettiğinde biz Barry Higgins-Mittal falan verebilir miyiz? Ya ortama göre tabii ki verilebilir ama siz teklif de edebilirsiniz. Yani dediğim gibi hastanın kapasitesine göre denebilir. Ya Herrschaffhausen, ich merke, sizin sehr, im Moment sehr besorgt, yani çok endişelisiniz, sehr ängstlich. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen eine Beruhigungstablette geben, dann fühlen Sie sich wieder etwas besser. Benim aklıma direkt kullanıyor gelmişti ama daha önceden bağımlılığı olduğu için hastaneyi kullanıyor, köküye kullanımı var diye düşündüm. O yüzden izotonik yazmıştım. Yani bu tip hastalarla karşılaştım. Güzel bir düşünce. Yani hasta belki... Hastanın endoskopi yaptırmıştı bana. Ja, also. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurze Zeit? Ah, Herr Kollege, grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Freut mich. Natürlich, für Sie habe ich immer Zeit, Herr Kollege. Bitte schön, was haben Sie? Herr Frank Schaffhausen, ein 52-jähriger Patient. 42. 42. 50, die 42. Ah, okay. Mhm. Dann? Ah. Mhm. 1,74 Meter groß und 90 Kilogramm schwer. Herr Schaffhausen klagt über seit 6 Wochen bestehende Dyspnoe. Und eine drückende thorakale Schmerzen in der linken Seite. Mhm. Im Laufe der Zeit seien die Beschwerden progredient. Progredient, jawohl. Ja, körperliche Belastung, die körperliche Belastung bewertet der Patient als einen verschlechternden Faktor, exacerbierenden Faktor. Diesen Begriff der Exazerbation benutzt man eher bei der Lunge oder COPD. Aber okay, also ja, ich würde lieber sagen, er hat eine belastende Situation oder bei Belastung zunehmende Schmerzen. Zunehmende Schmerzen, ja, okay. Gegen die Schmerzen hat er Ibuprofen eingenommen, aber das hat ihm nicht geholfen. Mhm. Bei dem Patienten Mitralwallinsuffizienz bekannt. Mhm. Aber wie hochgradig ist die Insuffizienz, wissen Sie das? Ja, in diesem Zusammenhang war er nicht unter Kontrolle. Ich meine, eine ärztliche Folge hat er nicht in diesem Zusammenhang. Was haben Sie bei der Auskultation gehört? Hört man eine Mitralinsuffizienz, wenn Sie ihn abhorchen? Ja, natürlich. Man hört, was war das? Eine Nebengeräusche und der. Ja. Also ich wollte wissen, ob das eine hochgradige Mitralklappeninsuffizienz ist. Das hört man natürlich bei der Auskultation. Ja, natürlich. Aber dann hat er doch auch sicherlich Unterschenkelödeme, oder? Das hat er natürlich. Hat er Ödeme? Ödem wurde verneint, das hat er nicht. Nimmt er Medikamente? Nimmt er Diuretika? Nein, er nimmt. Das heißt, dann ist die Mitralklappeninsuffizienz nicht so hochgradig. Das ja, ist eine, wahrscheinlich, ja. Okay, da werden wir nochmal mit dem Ultraschall, mit dem Echo nochmal nachschauen. Das machen Sie nachher, ne? Aber Ödem. Erwarten wir. Nein, ich meinte, Sie schauen mit dem Herzultraschall ja nochmal nach seinem Herzen. Ne? Ja, Sie natürlich. Eine Echokardiografie. Ja, auf jeden Fall, oder? Dann können Sie die Mitralklappe ja nochmal beurteilen. Vielleicht transösophageale Echokardiografie. Erstmal ein Echo. Erstmal ein Echo und dann sehen wir weiter. Okay. Sehr gut. Übrigens meldet Sie über Insomnie. Ja. Die übrige vegetative Anamnese ist unauffällig. Ja, vor 6 Wochen hatte der Patient Covid. Ah, okay. Wie geht es ihm jetzt? Er berichtet, dass nach der Besserung geht es ihm nicht gut, eigentlich die Beschwerden nehmen im Laufe der Zeit zu. Welche Beschwerden? Diese linkstorakalen Schmerzen oder? Dyspnoe. Dyspnoe, okay. Ja. Jawohl. Hat er noch Husten oder? Ja, danach habe ich nicht gefragt, aber ja, das mache ich. Okay. Er hat keinen Husten. Der Patient hat keinen Husten. Mhm. Ja. Okay. Dann an Vorerkrankungen leidet er an Gastritis. Mhm. Dagegen nimmt er Reni-Tabletten, aber nicht regelmäßig. Ah ja, okay. Mhm. Und an Medikamenten nimmt er noch bei Bedarf Ibuprofen, 400 Milligramm. Ah ja, okay. Bei dem Patienten erfolgte eine Appendektomie im Kindesalter. Okay. Bei ihm keine Allergien bekannt, sind keine Allergien bekannt. Mhm. Er ist Nichtraucher. Er trinkt gelegentlich. Ein oder zweimal pro Monat Alkohol. Er trinke? Ja. Mhm. Okay. Er hat momentan nimmt er keine Drogen, nehme er keine Drogen, aber bis 10 Jahren hat er Drogen angenommen, Marihuana und Ecstasy. Bis vor zehn Jahren, ja. Ah ja, okay. Er ist ledig, hat keine Kinder und Ingenieur von Beruf. Er treibt gelegentlich Sport, nämlich Fitness. Er macht Fitness. Mhm, okay. In der Familienanamnese hat er angegeben, dass sein Vater an Prostatakarzinom gelitten. Aber der Vater lebt noch. Er ist am Leben. Mhm. Und die Mutter hatte einen Stand oder so, ja, für Auto. Ah, okay. Also sie hat eine AVK, eine arterielle Stenose sozusagen, eine Aortenstenose. Okay. Mhm. Ah, okay. Das habe ich nicht gut verstanden. Also, okay. Mhm. Also ja, Herr Oberarzt, ja, meine Verdachtsdiagnose ist Endokarditis. Mhm. Wieso? Hatte Fieber? Eigentlich, ja, er hat kein Fieber, aber diese, wie soll man, Mitralvalveninsuffizienz. Moment. Sie denken, warum denken Sie, dass er jetzt eine Endokarditis hat? Wegen der, ja, Corona? Wegen dieser Dyspnoe, trokale Schmerzen und aufgrund liegende Mitralvalveninsuffizienz. Okay, also das ist Ihre Verdachtsdiagnose. Jawohl, was kann es noch sein? Was gibt es noch für Differentialdiagnose? Wir können nach dem Einzelnen kurz mal durchsprechen, wie hoch die ist. Als Differentialdiagnose kommen in Betracht Lungenembolie. Okay, wegen der Luftnot, ja. Was noch? Koronarsyndrom kann auch sein. Ah, Sie denken an ein Koronarsyndrom, okay. Dann vielleicht auch ein Pleuritis? Ja, die Frage ist warum, aber okay. Ja, was noch? Eigentlich, die Schmerzen ist nicht abhängig von Atmung, aber ja. Kann ich sagen. Okay. Was haben Sie noch weitere Ideen, woran man denken muss bei Schmerzen, Druck und Luftnot? Pneumothorax vielleicht, kann sein, oder? Ja, so ein Spontan-Pneumothorax muss man immer denken, ja. Mhm. Druckgefühl auf der Brust. Was meinen die anderen Kollegen? Wegen der Impfung? Nein. Der hat ja nur eine Corona-Infektion. Der hatte zweimal vorher Impfung gehabt. Was soll wegen der Impfung sein? Etwas genauer formulieren? Okay, also Endokarditis, Perikarditis, jawohl. Pleural Ergus. Ein Pleural Ergus, ja. Herzinsuffizienz, eher unwahrscheinlich, weil er keine Ödeme hat. Okay. Also Sie müssen auch immer an die ganz einfachen Sachen denken, nicht immer sehr kompliziert. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, was viel ist viel, was wenig ist, ist wenig. Das heißt, man muss auch eine ganz banale, einfache Erkrankung auch mal denken. Zum Beispiel, woran denken Sie? Ich denke Myokarditis. Sie denken als Kardiologe natürlich an Myokarditis, postinfektiös, ja, nach einer Corona-Infektion. Eine virale Infektion zugrunde. Sehr gut, und, genau. Keine Fieber. Kein Fieber, genau. Sie, ja, sind der Kardiologe, Herr Doktor. Meinen, ja, Sie, es kann eine Endokarditis sein? Nein, weil Differentialdiagnose wahrscheinlich schreiben, aber keine Fieber und keine andere Insuffizienzsymptome, Ödeme. Also die Wahrscheinlichkeit für eine Endokarditis ist eigentlich sehr gering. Ja. Weil normalerweise sind die Krankheitssymptome bei einer Endokarditis sehr schwerwiegend. Ne? Ja. Fieber, Dyspnoe, schweres Krankheitsgefühl, ja, und so weiter. Also das ist hier nicht der Fall. Aber Myokarditis ist eher wahrscheinlich, weil er hat Covid-Infektion gehabt. Nach einer Virusinfektion egal nach einer Influenza oder andere, ist eine wahrscheinlich da, dass eine Myokarditis auch bei jungen Menschen auftreten kann. Genau. Aber jetzt nochmal die Frage, woran denken Sie bei ganz einfachen Erkrankungen oder alltäglichen, was fast jeder hat? Aber an sowas müssen Sie denken. Es muss nicht immer was ganz Schlimmes sein. Lungenödem. Bitte? Lungenödem. Ja, aber ja, Lungenödem. Was noch? Atypische Pneumonie. Pneumonie, genau. Bronchitis. Der Patient hat gesagt. Ich denke jetzt an den Rücken. Ja. Da hat er Schmerzen, linksthorakal. Was kann da sein? Was viele Menschen haben. Ganz einfach. Angina pectoris. Bitte? Angina pectoris. Ja, das haben wir schon gesagt. Ich denke an den Rücken. An den Rücken. Was, woran muss man da denken? Brustwirbelsäule-Syndrom. Ein BWS-Syndrom, ganz einfach. Ja. Das sind Muskelverspannungen meistens. Der ist sehr verspannt. Und die können natürlich ausstrahlen im Sinne einer interkostalen Neuralgie zum Beispiel. Haben sehr viele Menschen. Durch lange Sitzen, durch Arbeit, durch Belastung, durch Sport, durch eine Erkältung. Das hat fast jeder, ne? Also auch an solche einfachen Sachen denken. Genau, Myalgie, Muskelschmerzen. Also, dann verrate ich mal, das war auch ein Patient, der ist heute zu mir gekommen, ein junger Mann, und hat wirklich Angst, so wie ich das vorgestellt habe, und ist extra wirklich zu mir gekommen, weil ich Kardiologe war, weil er dachte, das ist das Herz. Ich habe ihn natürlich so wie Sie genau anamnestiziert und dann habe ich ihn untersucht. Wir haben als erstes gleich ein EKG gemacht. Das war aber unauffällig. Ein normaler Sinusrhythmus, Herzfrequenz von ca. 72 pro Minute, ein Linkslagetyp, die QRS-Komplexe und P-Welle, T-Welle, alles völlig unauffällig. Also keine Hinweise für Herzrhythmusstörungen oder für eine Ischämie oder KHK. Also ein normales EKG, ein unauffälliges EKG. Punkt. Dann hat er einen normalen hohen Blutdruck, also normalen Blutdruck von 120 zu 70 gehabt. Also auch da völlig unauffällig. Ich habe ihn abgehört. Er ist pulmonal, hat er vesikuläre Atemgeräusche über alle Lungenbereiche oder über alle Lungensegmente gehabt. Das Herz war unauffällig. Die Herztöne waren rein und rhythmisch. Das heißt, ich habe keine Herzgeräusche gehört. Ich habe keine Mitralklappeninsuffizienz gehört. Ich habe keine Aortenklappenstenose oder keine Aorteninsuffizienz gehört. Also auch unauffällig. Er war sehr verängstigt. Das war so ein bisschen, glaube ich, seine Sorge. Und ich habe ihn körperlich untersucht. Das heißt, ich habe ihn auf die Muskeln gedrückt, Nacken, Schulter und am Rücken. Er war hier auf der linken Seite, da ist links, auf der linken Seite extrem verspannt. Ich habe ihn nur ganz leicht gedrückt, dann hat er sehr starke Schmerzen angegeben. Ich habe ihn auf die Brust, auf den Musculus pectoralis gedrückt, hat er starke Schmerzen gehabt. Ich habe ihn auf die Rippen gedrückt, hat er starke Schmerzen angegeben. Ich habe ihn dann im Bereich der BWS, also Brustwirbelsäule, paravertebral auf der linken Seite die Muskeln jeweils einzeln eingedrückt und da hat er wahnsinnige Schmerzen gehabt. Auf der rechten Seite war das fast unauffällig. So hatte ich meine Diagnose. Für mich war das ein BWS-Syndrom. Ganz einfach. Ich habe natürlich auch einen Herzultraschall gemacht. Herzultraschall, also die Echokardiographie, war auch unauffällig. Normale Herzpumpleistung, gute linksventrikuläre Funktion. Er hatte eine minimale, wirklich nur im Echo, im Farbduplex zu erkennen, einen minimalen Jet über der Mitralklappe. Aber das hat keinen ohne hämodynamische Relevanz, so sagt man das, also ohne Beeinträchtigung des Herzens. Die Herzhöhlen waren normal groß. Er hatte keine Rechtsherzbelastung. Aortenklappe war auch in Ordnung. Und Trigospitalklappe auch. Er hatte keinen Perikarderguss. Die Muskulatur des linken Herzens sah relativ normal aus, war unauffällig. Und somit war für mich das eine Diagnose, wo ich sage, das ist ein junger Mann, der ist verspannt gewesen. Ich habe ihm eine Physiotherapie, eine manuelle Therapie verordnet und Wärme und bei Bedarf Schmerzmedikamente mit Magenschutz. Die Blutwerte waren auch unauffällig. Habe ich jetzt zu viel geredet? War ich zu schnell? Nein, alles war sehr deutlich für mich, ja. Okay, Herr Doktor, Sie waren sehr gut. Ja. Ich habe Sie ein bisschen in die Enge getrieben, aber Sie haben es gut gemeistert. Am Schluss hätten Sie vielleicht nochmal auf die Patienten eingehen können und sagen können, okay, wir machen sofort, machen erster, zweiter Schritt, aber das war schon alles sehr gut. Finde ich gut. Also auch Ihre Aussprache, Ihre Grammatik ist auch sehr gut. Ja, herzlichen Dank. Und ich denke, dass es sehr gut klappen wird mit der Prüfung. Danke, ja, hoffentlich. Wann ist Ihre Prüfung? Am 19. Februar. Nächste Woche. Wo sind Sie? In Stuttgart. In Stuttgart? Wo in Stuttgart? Im Stuttgart-Zentrum? Ja, Zentrum. Ja, in der Nähe. Wo in der Nähe?